Früher wurde ich oft von Lehrern nicht ernst genommen, vermutlich wegen meines Aussehens, meiner Haar- und Augenfarbe sowie meines Kleidungsstils. Dabei bin ich eine sehr fleißige Schülerin, mache immer meine Hausaufgaben und lerne viel. Trotzdem wurde mir oft das Gefühl vermittelt, nicht willkommen zu sein, weil die Lehrer annahmen, ich hätte kein Interesse am Lernen, obwohl das überhaupt nicht stimmt.